Sunshine Live Motorola Mix Mission. We'll be right back.

touch my heart. Right, right, right, right, right, right, right, right. We'll be right back.

Energy. Drop the bass. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ready to go. Ready to go. Ready to go.

tricky, tricky. Bye. Digga, wie lange fahren wir eigentlich noch nach Langenhagen? Wieso Langenhagen? Wir spielen doch in Hamburg Süd. Echt jetzt? Ja, ohne Scheiß. Na toll, das hättet ihr auch mal früher sagen können. Wo müssen wir denn jetzt längs? Keine Ahnung, fahr mal rechts ran. Langer, fahr mal den Typen nach dem Weg da mal. Wo geht's nach Hamburg Süd? Hamburg Süd, wieso Hamburg Süd? Die müssen da auflegen. Ja, Mann, Hamburg Süd ist meine Gegend. Erstmal Grüße an alle meine Kollegen, an alle meine Leute aus Hamburg Süd, weißt du. Hast du lieb, ne? Vom Herzen, Mann. Und was kommt jetzt? Jetzt kommt Hamburg Süd, Hamburg. Boom. Ohne Sinn und ohne Verstand. Nach Hamburg Süd? Hamburg Süd? Ja. Weißt du, das ist halt ein ganz anderer Flavor, wenn du in Hamburg Süd bist. Weißt du, ich meine so, das ist halt, das ist so ein bisschen mehr Straße, weißt du. Keine Ahnung, und das Shit ist halt rough. Wir müssen da auflegen. Weil Hamburg Süd ist nur auf der Landkarte im deutschen Rap. Es gab bisher Hamburg City, Stuttgart, West-Berlin, Hamburg Süd, von Neugraben bis Wilhelmsburg. Das sind alle meine Leute. Hamburg Süd, Hamburg Süd, Hamburg Gesicht. Wie stellt sich das? Ja, also Steilzob ist schon ein bisschen nördlicher auf jeden Fall, ist glaube ich eher im Norden so. Aber auf jeden Fall auch ganz, also es gibt auf jeden Fall Gegenden so ganz genau so mäßig so. Ganz genau so mäßig so. Ganz genau so mäßig so. Ganz genau so mäßig so. Ganz genau so mäßig so. Ganz genau so mäßig so. We'll be right back.

gonna chase you out of Earth. I'm gonna send him to outer space.